aufgelegt. Und was tun wir jetzt? Uns bleiben 2 Stunden, Kollegen. Ich fotografiere zunächst alle Unterlagen aus dem Ordner, damit wir zumindest in dieser Form darauf zugreifen können, falls wir die Originale tatsächlich abgeben müssen. Falls? Was soll denn das heißen, Justus? Wir dürfen Barbara auf keinen Fall in Gefahr bringen. Ja, ja, vollkommen richtig, aber möglicherweise weiß Barbara ja doch, wo sie hingebracht worden ist und hat uns während des Gesprächs einen versteckten Hinweis gegeben. Immerhin schien sie nicht sonderlich verängstigt zu sein und wollte uns mit ihrem Trick Zeit verschaffen. Mit welchem Trick denn? Na, Barbara konnte davon ausgehen, dass wir uns in ihrem Motelzimmer befinden. Und sie weiß, dass die Unterlagen hier griffbereit liegen. Ja. Und dennoch äußerte sie in Anwesenheit der Entführer, dass wir wohl einen Tag benötigen würden, die Dokumente zu beschaffen. Ja, aber klar doch, natürlich. Damit wollte sie uns die Möglichkeit geben, einen ausgeklügelten Plan zu schmieden. Ganz schön gerissen von ihr. In weiser Voraussicht habe ich vorhin in unserer Zentrale 2 Peilsender und das dazugehörige Empfangsgerät eingesteckt, Kollege. Oh. Vielleicht ließe sich damit... Ich habe eine Idee. Der Karton, in dem der Ordner war, hier an den schmalen Innenseiten überlappen sich die Flächen, an denen sie zusammengeklebt sind. Wenn man sie an dieser Stelle hier ein Stück anhebt, dann können wir den Sender dazwischen